im ersten Buch Mose, Kapitel 1, Verse 26 bis 31. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Und Gott sprach: Siehe, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst, auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind. Sie sollen euch zur Nahrung dienen, aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich regt auf der Erde, allem, in dem eine lebendige Seele ist, habe ich jedes grüne Kraut zur Nahrung gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. Diese Stelle geht um die Erschaffung des Menschen, wie wir gerade eben gesehen haben. Und die Frage, die ich aber am Anfang stellen möchte, ist: Was macht den Menschen aus? Was ist sein Wesenskern? Es gibt verschiedene Menschen in der Geschichte und auch heute, die verschiedene Sachen sagen. Der griechische Philosoph zum Beispiel, Aristoteles, der hat gesagt, dass ein Mensch ist ein Sinneswesen mit Vernunft. Also Sinneswesen sind alle Tiere, aber was macht den Menschen besonders aus, ist, dass er das Vernünftige ist. Also dass er mit Vernunft ein Sinneswesen ist. Die biologische Anthropologie andererseits hat festgestellt, dass Menschen im Unterschied zu Tieren abstrakte Theorien von konkreten lösen können. Das heißt, Tiere wissen, was vor Augen ist und können das verstehen, aber Menschen können auch über abstrakte Sachen denken. Es geht über eine praktische Intelligenz hinaus. So neuerdings gibt es auch die Erforschung von künstlicher Intelligenz und das hat unsere Aufmerksamkeit auf einen Unterschied gelenkt. Also nicht mehr ist das Denken das entscheidende Unterscheidungsmerkmal, weil denken können auch Computer eigentlich. Ne? Roboter können auch denken, aber was bei ihnen fehlt, ist Gefühle. Also sie haben keine Gefühle, sie empfinden kein Trauer, sie empfinden kein Neid, kein Hunger, keine Anerkennung, kein Wut, kein Hass. Also das sind alle Dinge, die Roboter nicht wirklich haben. Also was macht dann den Menschen aus? Einige sagen das, andere sagen das. Einige Wesen, die wir kennen, haben Teil davon, andere haben andere Teile. Aber irgendwie sind wir nicht wirklich näher an diese Frage, an eine Antwort zu dieser Frage gekommen. Und so hat ein Hirnforscher vor 40 Jahren, Robert L. Kuhn, Folgendes gesagt, also der lebt noch, aber der hat damals gesagt, das menschliche Gehirn kann die abgrundtiefe Kluft zwischen den vollkommenen einzigartigen Merkmalen von Menschen und den repetitiven Instinkten von Tieren nicht erklären. Also der sagt einfach, nach all der Forschung, die ich gemacht habe und so weiter, ich habe keine Ahnung, warum Menschen und Tiere anders sind. Daher muss etwas Nicht-Physisches hinzukommen, das sich mit dem menschlichen Gehirn vereint und es zum menschlichen Geist macht. Interessant. Also der hat in der Biologie gesucht nach irgendwas, das Menschen von Tieren unterscheidet, hat nichts gefunden. Die einzige Lösung, es muss irgendwas Nicht-Physisches sein. Ich habe nicht weitergelesen, ich habe keine Ahnung, was er da gesagt hat. Ich meine nicht, dass er ein Christ ist, von daher glaube ich nicht, dass er zu dieser Stelle kommen würde. Aber es ist schon interessant. Was macht dann ein Mensch aus? glaube, die Bibel gibt uns in dieser Stelle, die wir gerade gelesen haben, eine definitive Antwort. Und vielleicht kennt ihr diese Schöpfungsgeschichte aus 1. Mose 1, vielleicht auch nicht, aber es war so, dass Gott über 6 Tage das Universum geschaffen hat, also Himmel und Erde, und in diese 6 Tage gibt er die Erde eine Form und erfüllt die Erde mit allerlei schönen und lebendigen Sachen. Und dabei spricht Gott einfach aus, also der sagt einfach, lass es geschehen und die Dinge kommen zustande. Und am Ende von jedem Tag sieht Gott, was er macht, und er sagt, es ist gut. Ich gebe ein Beispiel, 1. Mose 1, 3 bis 5, das ist so der erste Tag. Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war, und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Und dann sagte er, der sieht das, was er gemacht hat, und es ist gut. So geht's jeden Tag, ja? Und dann am 6. Tag fängt das wieder an, genauso wie die anderen 5 Tage. Aber dann ist es ganz, was ganz Überraschendes dabei. In Vers 26 sagt, Gott sprach, lass uns Menschen machen. Also vorher hat er einfach die Dinge ausgesprochen und es wurde. Aber hier spricht Gott nicht einfach seinen Willen aus, sondern er nimmt sich Zeit, also wir haben einen kleinen Einblick hier, wie Gott sich berät, ja? Gott macht so eine Beratung. Und die Frage ist erstens, okay, lass uns, mit wem berät sich Gott? Ist es mit den Engeln? Im Kontext dieser Stelle und des Restes der Bibel macht das sehr, sehr unwahrscheinlich. Also ich würde sagen, das kann nicht sein, weil Menschen waren bei der die Engel waren bei der Schöpfung nicht wirklich tätig. Also die Engel sind es nicht. Dann wer sind diese Menschen mit oder diese Wesen, mit dem Gott berät? Mit anderen Göttern? Also das auch nicht. Die Bibel macht sehr klar, dass Gott der einzige Gott ist. Also was hier angedeutet wird und auch später in der Bibel ausführlicher gezeigt wird, ist, dass Gott aus mehreren Personen besteht. Und innerhalb dieser Gottheit wird jetzt besprochen, was als nächstes kommt. Diese Unterbrechung hier, also diese Beratung, die wir hier, wovon wir einen Einblick bekommen, das ist sehr wichtig, weil das verlangsamt das Tempo, die wir bisher gehabt haben. Der Text will uns sagen, jetzt ist was Wichtiges dran. Der ruft uns auf, zu fokussieren. Ja? Pass auf dem, was jetzt kommt. Was wir hier sehen, ist der Höhepunkt der Schöpfung. Also alles scheint auf dieser Punkt hinauszulaufen. Das heißt, dass die ganze Erde und alles wurde vorbereitet sozusagen für diesen Punkt. Wenn wir den ersten Satz weiterlesen, lass uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Der Höhepunkt der Schöpfung ist die Erschaffung des Menschen. Und bisher haben wir gesehen, ja, wie viel, oder also wenn ihr diese Stelle kennt, dass Gott viele schöne Sachen schafft. Ja? Also die Menschen sind nicht die ersten schönen Sachen, die Gott schafft. Und wenn wir uns herumschauen, können wir auch heute Schönheit sehen in unserer Natur. Aber nichts in der Schöpfung sollte so besonders und schön sein als die Erschaffung des Menschen. Denn wir haben hier mit Geschöpfen zu tun, die Gottes Ebenbilder sind. Geschöpfe, die ihm ähnlich sind. Das haben wir auch in der Stelle von Psalm 8 gesehen. Das heißt natürlich nicht, dass es keinen großen Unterschied gibt zwischen Menschen und Gott. Also Gott ist ewig, der ist vollkommen. Er ist selber nicht geschaffen. Er braucht niemand, von dem er seine Existenz ableiten muss. Wir Menschen schon. Also da ist tatsächlich eine große Kluft zwischen uns und Gott. Aber es bedeutet sehr wohl, dass es einen großen Unterschied zwischen Menschen und dem Rest der Schöpfung gibt. Von keiner anderen Teil der Schöpfung wird gesagt, dass sie irgendwie Gott widerspiegeln. Das ist nur der Fall bei Menschen. Könnt ihr vorstellen, was das bedeutet? Ist es euch bewusst, welches Wert das auf Menschen legt, wenn wir sowas hören? Ja, ihr seid einzigartig in dieser Schöpfung. Heutzutage wird gelehrt oft, dass Menschen und Tiere nicht wirklich anders sind. Und oft wird so viel Wert auf Tierrecht und Tierschutz gelegt, was an sich nicht schlecht ist. Aber ein Missverhältnis scheint mir zu existieren. Ja, wo Rechte von Menschen nicht so vehement, also in manchen Fällen nicht so vehement verteidigt werden wie von Tieren. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich komme aus England und in England, bevor ich nach Deutschland umgezogen bin, gab es so einen Fall, wo eine Katze so eine Frau geärgert hat auf der Straße. Sie hat die Katze genommen und in eine Mülltonne rein und die Deckel so geschlossen hat. Natürlich nicht so nett, ne? Aber sie hat ihm nicht, die Katze nicht geschlagen oder so. Sie hat einfach da reingeworfen, weil sie war geärgert von der Katze. Natürlich wurde sie von einer Kamera ertappt und in den sozialen Medien wurde sie gehänselt. Und also sehr krass beleidigt, beschimpft. Die Leute haben gesagt, wie kann sie das tun? Es war sehr interessant zu sehen, weil es ist in den gleichen Medien sehe ich auch oft, wie zum Beispiel das Leben von einem Baby nicht so hoch gehalten ist. Also man sieht oft, entweder über Abtreibung wird geschwiegen oder manchmal auch vehement in diesen sozialen Medien für Abtreibung auch befürwortet. Und das zeigt uns so eine krasse Kontrast, ne? Auf der einen Seite, also das Leben von einer Katze, oder, also das war nicht mal das Leben im Risiko, aber so das Wohl von einer Katze ist so hoch gehalten, während ein Baby, der im Mutterleib ist, nicht so wichtig. Aber ihr Lieben, diese Stelle macht uns klar, dass der Mensch etwas Einzigartiges ist und für Gott besonders wertvoll. Das ist so, weil Menschen in Gottes Ebenbild geschaffen ist. Ihr Wert von Menschen ist in dem, was sie repräsentieren. Und sie repräsentieren das höchste Wesen des Universums. Darin liegt euer Wert. Lass keiner sagen, dass du bloß ein Tier bist, ja? Es ist interessant, wie die Gleichstellung von Menschen mit Tieren eigentlich dazu führt in unserer Gesellschaft, dass Menschen in ihrem Verhalten manchmal nicht anders sind. Und so wird das Handeln nach Trieben, also einfach so, man tut, wonach man sich fühlt, das wird rechtfertigt, ja? Tiere tun das, das ist halt so. Aber das stimmt nicht. Wir sind Ebenbilder Gottes. Also ist unsere Berufung auch als Menschen, Gott zu widerspiegeln auf dieser Erde. Worin besteht aber diese Ebenbildlichkeit? Inwiefern spiegeln wir als Menschen Gott wider? Ich glaube, die Versen 26 bis 29 gibt uns gute Einblicke dahin. Erstens lesen wir, sie sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. In Vers 26 sehen wir, dass der Mensch über die Erde herrschen soll. Das heißt, er repräsentiert Gott auf Erde. Ja, die Menschheit ist sozusagen Gottes Vertreter. Also Gott für die Erde. Und alle anderen Bewohner der Erde. Und dann im Vers 27 lesen wir, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Im Vers 7 sehen wir, dass sowohl Mann als auch Frau diese Ebenbildlichkeit tragen. Das bestätigt die Gleichwertigkeit von Frauen trotz ihrer Unterscheidung zum Mann. Und das ist ganz einzigartig im Vergleich zu vielen Kulturen damals und auch heute. ja, wo verschiedene Stellenwerte gibt. Wir sehen hier, dass der Mann und Frau gemeinsam bilden diese eine Menschheit, die Gottes Repräsentant auf Erde ist. Und dann in Vers 28 in dem ersten Teil: Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde. Also hier sehen wir, dass ihnen ein Auftrag gegeben wird, fruchtbar zu sein. Ja, sich zu vermehren und die Erde zu bevölkern. Weltbevölkerung ist tatsächlich Gottes Auftrag. Das widerspricht auch einer anderen Maxime von heute, oder? Tatsächlich sind Kinder ein Segen Gottes. Es ist nie ein Problem, es ist nie ein Unfall. Und es ist die Erfüllung von Gottes Auftrag an Menschen. Und was hier auch durch diese Vermehrung und Fruchtbarsein, was auch angedeutet ist, aber in folgenden Kapiteln im 1. Mose noch klarer wird, ist, dass Menschen in gewissem Maßen die Schöpfungstätigkeit Gottes fortführen. Ja? Also nicht im Sinne von Schöpfung aus dem Nichts, das kann nur Gott. Also nicht im Sinne, dass sie produzieren, aber sie reproduzieren. Ja? Deswegen sind Menschen erfinderisch, ja, sehr kreativ, können großartige Sachen bauen und machen. Wir sehen in Kapitel 2 später, dass der Mensch wird gesagt, er soll bebauen und bewahren, also die Erde bebauen und bewahren. Ja, das heißt, die Erde zügeln und entwickeln. Schöpferisch zu sein, kreativ, herstelle. Ja, Menschen sind quasi Mitgestalter dieser Erde. Und deswegen ist es schön tatsächlich, wenn wir sehen, die Entwicklungen und so weiter, die um uns herum passiert. Ja, das gibt uns einen Einblick, wie kreativ Gott ist. Das ist eine Sache, die Gott in uns gegeben hat und das ihm widerspiegelt. Natürlich heißt es auch, dass wir gute Haushalte sein sollen, ja, und die Erde bewahren, also nicht irgendwie ausnutzen oder missbrauchen. Aber grundsätzlich gilt, dass Menschen die Erde wirklich genießen sollen und davon profitieren sollen. Es ist wirklich ein Geschenk an uns. Das kommt deutlich im Vers 29. Da steht: Und Gott sprach: Seht da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen, auf der ganzen Erde, und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise. Ja, das ist Gottes Art und Weise zu sagen: Ich gebe euch die Welt, ja? Habt Spaß damit. Und hier sehen wir wirklich Gottes Güte, ja? Gottes Großzügigkeit. Gott meint es wirklich gut mit uns. Er will, dass wir seine Schöpfung genießen. So Vermehrung, Unternehmertum, Kreativität, Produktivität, Entwicklung, die sind alle Eigenschaften, mit denen wir unseren Schöpfer Gott widerspiegeln und ihn repräsentieren. Ich glaube, auch in diesen Versen wird ein weiterer Aspekt des Menschseins, der Gott widerspiegelt, angedeutet. Wir haben schon betrachtet, dass in Vers 26 der Pluralpronomen benutzt wird. Ja? Lass uns Menschen machen in unserem Ebenbild. Ja, da sehen wir, also durch diese Dreieinigkeit, Gott lebt in Beziehung. Und das ist zum ersten Mal, dass wir das sehen, ja? Dass es so deutlich rüberkommt, dass Gott in Beziehung lebt. Und diese innergöttliche Beziehung wird später in der Schrift weiter beschrieben. In Johannes 17, vielleicht kennt ihr diese Stelle, wo Jesus zu seinem Vater betet, bevor er zum Kreuz geht, und wie er zum Ausdruck bringt, die Liebe, die in dieser innergöttlichen Beziehung existiert. Eine Selbsthingabe dem Vater, dem Sohn, dem Heiligen Geist gegenüber. Und nun schafft Gott Menschen mit derselben Fähigkeit zu lieben und sich selbst einander hinzugeben. Ja, das wird deutlich in Kapitel 2, als Adam und Eva unter die Lupe genommen werden. Und diese Fähigkeit ist tatsächlich sehr schön, ne? Einander lieben zu können. Was für eine wunderbare Gabe, was für eine wunderbare Fähigkeit. Und auch das ist ein göttliches Merkmal. Es bedeutet das dann, dass unsere Beziehungen erstmal zu Gott, aber auch zu anderen Menschen von Liebe und Selbsthingabe charakterisiert sein soll, wenn wir Gott widerspiegeln wollen, wenn wir Gott repräsentieren wollen. Also da habe ich ein paar Aspekte herausgegriffen, die zeigen, was für eine hohe Stellung die Menschen in der Schöpfung haben. Ja, alles ist ihm untertan. Genauso wie die ganze Schöpfung Gott untertan ist. Er herrscht und keiner widersteht ihm. Ja, das kommt auch zum Ausdruck in Vers 30. Zu dieser Zeit allen Tiere auf Erden, Gott spricht zu denen, ihr esst nur Kraut. Ja, es gibt keine Karnivoren. Es gibt keine Löwe, die irgendwie Menschenfresser sind zu der Zeit. Nee, sie leben in Harmonie und der Herrschaft des Menschen ist wirklich anerkannt von der ganzen Schöpfung. Und was ganz interessant ist, ist, dass Gott sagt immer am Ende von jedem Tag, oder Gott sieht immer am Ende von jedem Tag und sieht, dass das, was er gemacht hat, gut ist. Aber nur an diesem Tag, in Vers 31, sieht Gott alles, was er gemacht hat und siehe, es war sehr gut. Ihr Lieben, das ist das herrliche Bild, das die Bibel uns von Menschen malen. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, was für einen Stellenwert jeder von uns hat? Repräsentant Gottes auf Erden. Wenn ihr einander anschaut, ist es euch bewusst? Ist es euch bewusst, dass die Talente, die Fähigkeiten, die Kreativität, die Intelligenz, die Schönheit, die Menschen darstellen und produzieren, uns kleine Einblicke geben, kleinen Geschmack geben von dem Wesen, dem Charakter und der Herrlichkeit Gottes. Das, was Menschen gut tun und das, was in Menschen lobenswert ist, das kommt auf dieser Ebenbildlichkeit an. Das erzählt uns über Gott. Es ist interessant, dass wir diese Stelle gelesen haben von Psalm 8. Da steht unten, also Gott hat die Menschen gemacht und haben ihn wirklich über alle Gesetze und so weiter. Und dann sagt er, wie groß ist dein Ruhm in aller Welt? Eine Art und Weise, wie das geschieht, ist, dass überall in der Welt gibt's Gottes Ebenbilder. Aber, es gibt ein großes Aber, leider. Wir Menschen sind ein großer Paradox. Während Menschen fähig sind, Schönes und Gutes zu tun, sind sie auch leider, und ich bin auch einer von diesen, wir sind leider fähig, viel Hässliches auch zu tun. Wie ordnen wir das ein? Ja, warum? Gehört das auch irgendwie zu Gottes Ebenbildlichkeit? Die Antwort kommt später im 1. Mose 3. Ja, ihr kennt vielleicht die Geschichte von dem Baum der Erkenntnis, der im Garten Eden stand. Und Gott hat zu unser Väter, also Adam und Eva, damals gesagt, aus diesem Baum dürft ihr nicht essen. Ja, die ersten Menschen haben die Schlange geglaubt. Ja, die Schlange hat ihnen eingeredet, dass sie wie Gott sein würden, wenn sie davon aßen. Obwohl sie schon Ebenbilder Gottes waren. Jetzt glauben sie der Schlange und essen, und so ist Sünde in ihre Natur hineingedrungen. Und ist seitdem in unserer Natur auch geblieben. Und Sünde verzehrt das Ebenbild Gottes. Ja, aus der Sünde heraus kommt Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, Neid, Mord, Hader, List, Selbstsucht, Gottverachten, Frevel, Hochmut. Also diese ganze Laster von Sünden, die wir oft in der Bibel sehen. Das kommt nicht aus der Ebenbildlichkeit Gottes, das kommt aus der Sünde in uns drin. Es ist ein bisschen wie ein Spiegel, der gebrochen ist. Also es reflektiert noch irgendwas, aber voll verdreht. Voll verzerrt, voll deformiert sozusagen. Und das ist ironisch, ne? Menschen hatten die Ebenbildlichkeit Gottes, aber ihr Verlangen, überzugreifen und mehr wie Gott zu sein, hat genau das Gegenwirkung gehabt. Jetzt sind sie entstellt, jetzt sind wir leider in unserer Sündhaftigkeit verdreht, entzerrt oder verzerrt. Und deswegen sehen wir das Paradox überall und auch in uns. Ja? Während eine Person einen Moment am U-Bahn-Eingang einer Mutter hilft, den Kinderwagen die Treppe runterzutragen, die gleiche Person im nächsten Moment drängelt vor in die U-Bahn rein und ärgert dabei viele Menschen. Oder eine Regierung kann einen Moment die Ehe fördern und schützen durch Sonderrechte und Steuererlass und im nächsten Moment sie völlig durch ein Umdefinieren verdrehen, wie wir bei der Frage der Homo-Ehe sehen. Oder die Beispiele, die ich vorher genannt habe. Eine Gesellschaft kann den Schutz und Wohl von Kindern ernst nehmen, ab dem Punkt, dass sie geboren sind, aber sind bereit, kurz davor das Kind zu töten, wenn die Mutter das will. Das ist, vielleicht habt ihr gehört, in New York wurde gerade eben verabschiedet, dass Kinder bis zur Geburt abgetrieben werden können. Also Menschen haben zugleich das Potenzial für großartige, gute Taten, dank unserer Gottes-Ebenbildlichkeit, und gleichzeitig für abscheuliche, böse Taten, dank der Sünde. Kennst du dieses Paradox? Merkst du vielleicht in dir selbst die Fähigkeit, wirklich Lobenswertes zu tun, aber dann so oft auch Dinge, wovor du dich wirklich schämst? Vielleicht in Gesprächen mit Nächsten und Familienangehörigen. Ein Moment so liebevoll und das andere Moment so polemisch und giftig. Oder wie wir manchmal sehr geduldig und gnädig mit manchen Menschen sind und mit anderen sehr nachtragend und unversöhnlich. Solches Paradox, glaube ich, kennen wir alle. Und das ist, weil wir auch mit Sünde kämpfen. Und je mehr Raum wir der Sünde geben, desto weniger von dieser ursprünglichen Herrlichkeit Gottes widerspiegeln wir. Desto weniger ist es in uns erkennbar. Aber Gott gibt nicht auf. Er hat wirklich einen Plan mit der Menschheit. Er will, dass sie seine Herrlichkeit widerspiegeln. Also er gab uns zum Beispiel sein Wort. Ne? Also es hätte sein können, dass er einfach Adam und Eva rausschmeißt und das war's mit den Menschen. Ja? Ich mache mir eine andere Menschheit, die mir wirklich widerspiegeln. Macht er aber nicht. Also der geht ihnen nach, er gibt ihnen sein Wort. Also später. Und das ist für uns ein wirklich großer Schatz, weil es zeigt uns, wie Gott ist, ja? Wie er ist. Wir lernen Gott kennen dadurch. Ja, über seine Persönlichkeit, über seinen Charakter, über das, was ihm wichtig ist. Ja, wir sehen auch durch sein Eingreifen in die Geschichte, dass er gerecht ist und für Gerechtigkeit steht, aber auch, dass er geduldig ist und dass er gnädig ist. Wir sehen auch in seinen Geboten, was fördert, ja, was ein gutes Leben fördert. Ja, zum Beispiel Treue, ja, dass Gott treu ist und deswegen gibt er uns Gebote, die auch Treue fördern. Dass Gott auch ein Gott, der für Leben steht und für Wahrheit steht, das sind wir alles hier drin. Wir können Gott wirklich kennenlernen und dann, wenn wir das erkannt haben, danach trachten, so zu leben. Damit wir ihn besser widerspiegeln. Aber obwohl das alles sehr gut und wichtig ist und sehr notwendig, ist das nicht genug. Ne? Denn das Problem ist, dass wir noch wegen der Sünde Zerrbilder sind. Ja, unsere Natur ist noch von Sünde betroffen. Und als Kinder Adams tragen wir noch dieses entstellte Bild von Gott herum. Das ist ein bisschen, als wäre das in unserer DNA drin. Ja? Und wir können das selbst nicht irgendwie rückgängig machen. Egal wie hart wir uns darum bemühen. Und die schlechte Nachricht ist, dass Gott Zerrbilder nicht akzeptiert. Römer 3 steht, dass wir ermangeln die Herrlichkeit, die wir bei Gott haben sollen. Aber auch dafür hat Gott gesorgt. Das ist das gute Nachricht. Er schenkte uns einen zweiten Adam. Ja, es gab einen, das nicht in diesem Muster fiel. Ja, der Mensch Jesus Christus war anders als wir. Er hat nie gesündigt, er war frei davon. Und so war er auch kein verzerrtes Bild, wie der Rest von uns das sind. Jesus Christus ist der perfekte Mensch. Ja? Er ist das, was Adam und alle seine Nachkommen sein sollten, aber in ihrer Sündhaftigkeit nicht hinkriegen konnten. Jetzt Jesus widerspiegelt Gott vollkommen. Ja, der tut das auf zwei Arten und Weisen. Eines, weil er selbst Gott ist. Aber die Bibel sagt, dass er auch vollkommen Mensch war. Und in seiner Menschheit hat er Gott auch so perfekt widerspiegelt. Jesus war einer von uns ohne Sünde und das machte ihn zu ein perfekter Mensch. Unverzerrt, nicht entstellt, original. Jesus erfüllt die Rolle von Menschen, ja, diese Bestimmung, wozu wir von Gott geschaffen wurden. Er erfüllt das vollkommen. Warum ist das aber bedeutend? Ja, können wir sagen vielleicht, ja, gut für Jesus, aber und ich? Die Bibel sagt, dass Jesus als das perfekte Abbild des Vaters, er kam, um von uns wegzunehmen, was uns ihm so unähnlich machen. Ja, die Sünde. Ja, deswegen ist er am Kreuz gestorben. Damit dieses Problem der Sünde wirklich gelöst ist, damit die Kraft der Sünde gebrochen ist, damit es Vergebung für die Sünde gibt, damit Sünde reingewaschen werden kann. Jesus drückt sozusagen auf die Rückstelltaste an. Und er gründet dabei eine neue Familie, eine neue Linie sozusagen, eine neue Abstammung. Und alle, die Jesus vertrauen, alle, die an Jesus glauben und ihm nachfolgen, gehören in diese neue Abstammung, in diese neue Linie. Ja? Es ist so ein Austausch von alten Adam, dieser entstelltes Bild zum neuen Adam, rein, von Sünde befreit. Hast du das schon gemacht? Hast du schon Jesus vertraut? Erkennst du in dir selbst, dass du Gottes Maßstab nicht gerecht werdest und deswegen von Sünde befreit werden musst? Dann ermutige ich dich heute, dann bekenne ihm diese Schuld und setze dein Vertrauen auf Jesus. Tue das, ja. Denn bei Adam zu bleiben, heißt weiterhin ein verzerrtes Bild zu sein, das letztendlich von Gott verworfen wird. Zu Jesus zu wechseln, heißt aber neues Leben. Es bedeutet eine Wiederherstellung des Ebenbilds. Und es passiert natürlich nicht sofort, ne? Aber es ist ein Prozess. Wir fangen an in diesem Prozess und eines Tages wird es vollendet sein. Und in diesen letzten Minuten möchte ich ein paar Gedanken über die Wiederherstellung dieses Ebenbilds sprechen. Okay? Wie wir Christen oder wozu wir Christen aufgerufen sind. Kinder sehen wie ihr Eltern aus. Ne? Das liegt in der Natur der Sache. Als wir noch Adams Kinder waren, sahen wir wie ihn aus. Ja? Mit all dieser Lasterkatalog, die ich vorher gelesen habe. Aber wenn wir zu Jesus wechseln, werden wir zunehmend neue Menschen. Sehen wir zunehmend wie Jesus aus. Und wenn wir zunehmend wie Jesus aussehen, werden wir auch automatisch mehr und mehr wie Gott aussehen. Im 2. Korintherbrief lesen wir folgende Worte. In 2. Korinther 3,18: Wir alle aber spiegeln mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider. Und wir werden verwandelt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen von dem Herrn, der der Geist ist. Ja, Gott schenkt uns seinen Geist und sein Geist fängt in uns ein neues Werk an, indem wir auf Jesus Christus schauen und mehr wie er aussehen, wie ihn aussehen. In Jesus sein heißt also nicht nur Schutz vor Gottes Zorn zu bekommen, sondern ein großes Werk beginnt in uns. Gott stellt in solchen, die Christus angehören, das göttliche Ebenbild wieder her. Das heißt, Christen und christliche Gemeinden, ja, die eine Versammlung sind von solchen Menschen, die wiederhergestellt werden, die haben die Möglichkeit, einander, also ihr habt die Möglichkeit, einander und auch der Welt da draußen zu zeigen, wie Gott ist. Und wie Gott wirklich ist, ohne dieses Zerbilde. Nicht mehr mit einem verzerrten Bild, sondern mit einem erlösten und erneuerten Bild. Das ist tatsächlich unsere Berufung und unsere Bestimmung auch. Ja, deswegen fordert Paulus zum Beispiel in Epheser und in Kolosser ist auch eine ähnliche Stelle: Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerischen Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und in eurem Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Der Aufruf lautet: Werde wie Gott. Ja, werdet wie euer Vater. Das heißt, während Zerrbilder, und das kennen wir vielleicht in uns auch, weil wir noch mit Sünde kämpfen, ja, während Zerrbilder selbstsüchtig sind, egoistisch sind, sind Ebenbilder Gottes selbstlos und opferbereit, genauso wie Jesus Christus war, ja, und sein Leben hingegeben hat für uns. So können wir auch unter uns sein, ja, selbstlos, opferbereit in unseren Beziehungen. Was für eine großartige Sache würde es tun für unsere Beziehungen, wenn alle so bedacht sind. Während Zerrbilder gierig und geizig sind, sind Ebenbilder Gottes großzügig. Ja? Sie schöpfen aus, damit es anderen gut geht. Während in Konflikten Zerrbilder rechthaberisch und unversöhnlich sind, Gottes Ebenbilder zeigen Gnade und stiften Frieden. Während Zerrbilder nachtragend sind, sind Ebenbilder vergebend. Während Zerrbilder nur bedingt lieben, also ich liebe nur, wenn es mir was bringt, sind Ebenbilder Gottes, also die zeigen eine bedingungslose Liebe. Während Zerrbilder für sich selbst leben, Ebenbilder leben für Gott und für anderen. Und während Zerrbilder ihre Worte benutzen, um anderen niederzumachen und zu lästern, benutzen Ebenbilder Gottes ihre Worte zur Erbauung von anderen Menschen, zur Ermutigung von anderen Menschen, zum Segen von anderen Menschen. So werden wir zu Nachahmen Gottes, als seine geliebten Kinder. So repräsentieren wir Gott. So erfüllen wir den Auftrag, das Gott uns am Anfang im 1. Mose 1 gegeben hat. So zeigen wir der Welt als wiederhergestellter Ebenbilder Gottes, wie Gott ist. Und obwohl wir das in diesem Leben nicht vollkommen machen werden, also wir werden immer wieder scheitern, noch ist Sünde in uns. Aber ich möchte uns ermutigen, gib Gott mehr Raum und die Sünde weniger Raum. Und eines Tages wird dieses Werk vollbracht. Ja, das ist sozusagen schon, also das Ende ist schon gespoilt worden. Ja? Gott hat uns schon gezeigt, was am Ende ist. Wir sehen wie Jesus Christus aus. Ja? Wir werden ihn sehen und wir werden ihm gleich sein, sagt 1. Johannes. Gott hat uns dazu vorherbestimmt, dass wir dem Bild seines Sohnes gleich sein sollten. Und weil wir diese herrliche Aussicht haben, können wir wirklich diese Dinge in Gottes Kraft und in Gottes Geist mehr und mehr in uns wirken lassen. Ja, sodass wir mehr und mehr wie Gott aussehen. Und dafür möchte ich jetzt beten. Vater, wir danken dir erstmal so sehr für das große Wert, das du in jedem von uns Menschen hineinlegst, Herr. Wir preisen dich so sehr für dieses Privileg, das wir haben, Vertreter Gottes auf Erde zu sein. Gleichzeitig, Herr, müssen wir bekennen, dass wir das sehr oft nicht gut tun, Herr. Dass wir sehr oft, anstatt zeigen, wie großartig du bist, durch unser Verhalten, durch unsere Worte, eher einen schlechten Ruf geben, Herr. Und wir beten um Vergebung dafür. Herr, aber wir danken dir, dass für unsere Sünden gibt es Vergebung. Wir danken dir, dass durch Jesus Christus wird auch die Kraft von der Sünde in uns getötet. Und Herr, wir danken dir, dass du uns auch deinen Geist gibst, der dieses Werk in uns, dieser Wiederherstellungswerk, schon angefangen hat und immer weiter fortführt, bis wir eines Tages vor dir stehen, als solche, die wirklich dich widerspiegeln, Herr. Wir danken dir so sehr für diese großartige Hoffnung, die wir haben. Und Herr, weil das so ist, dass du uns Mut gibst, voranzugehen, wirklich die Sünde in uns mehr und mehr abzutöten. Und Herr, ich bete auch, dass du uns hilfst, im Blick zu haben, dass in unserem Leben, in unseren Beziehungen miteinander, in unserer Beziehung mit Menschen draußen, dass wir diese Bestimmung haben, dass wir diesen Auftrag haben, dich zu widerspiegeln, Herr. Und dass du uns hilfst, das mehr und mehr effektiv zu machen. So dass Menschen wirklich uns anschauen und sagen können, wow, ihr Gott ist herrlich. Herr, das wollen wir, so dass dein Name geehrt wird und dass wir mit Freude erfüllt sind in dir. In Jesu Namen. Amen.